Sonett 13 aus die Sonette an Eert von Anton Wildgans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett 13. Und ist nicht so der Dichter Teil am Leben? Uns alle naht es neidisch wie den Pan. Ob wir nun Syrinx nennen unsern Wahn, ob wir ihm andre liebe Namen geben. Durch Dickicht jagen wir dahin und heben, die Arme schon sehnsüchtig aufgetan, und schließen sie, da rührt uns Fremdes an, und Worte wurden aus entflohnem Leben. O Worte, nichts als Worte, Luft, die schwingt, ein Lied, durch das wir unser Leid berauschen, was gilt's uns, dass es andere Herzen zwingt, einander aufzublühen, wo es klingt? Wir stehen abseits, lächeln wirr und lauschen, ob uns von Syrinx niemand Kunde bringt. Ende von Sonett 13.